Aha, aha, aha. Mit dem Kopf durch die Wand, durch die Wand, durch die Wand. Boss und Bänge, Boss und Bänge. Ey, ah, ah. Ich zerficke das Land von oben herab wie Eisavi. Umgeben von Fotzen, doch Mama sagt, Junge, bleib stabil wie ein Steinmassiv. Unter all den Lauch-Rappern im Game, die sich an dir hochziehen wollen. Wie aus deinem Pool heraus kletternde Babes. Es gibt Faust, Treffer vor Face. Bist du Missgestalt des Raps? Mein Herz ist bitterkalt wie ein Ritter im Mittelalter mit Axt. Hab ich Six, splittert ins Blitzlicht, dann nickt der ganze Club. Denn unter die Texte sind wie Lepra. Meine sicken Parts gehen ab, es sind Boss und Banger. Fotzen, Schwänger, ne Pimps im besten Staaten. Eskapaden im Aston Martin mit deiner Bitch in den Wechseljahren. Stech schon aus der Masse raus. Wie damals, als wir Messer nahmen und deiner fetten Mahnen Hurensohn aus dem Becken stachen. Denn einer von deiner Sorte reicht, du kleine Spaßgeburt. Ich klatsch dich kurz auseinander, da braucht ein Fachchirurg nen Bastelkurs. JBG heißt, deine Mann wird hardcore gefickt. Bei 0 Grad auf dem Strich, wie der Äquator, du Bitch. Und wer nichts zu verlieren hat, kann nichts verlieren. Aber dafür sorgen, dass du alles verlierst. Note, wir haben das Game gefickt und die Nase weiter oben als Sierra Kid. Angriff ist für immer. Komm, Junge. Note, wir sind deine Zerstörer. Komme da rein, ich hab Kolle dabei. Besser gesagt, deinen Erlöser. Nie mit Gewehr zögern, Note, als wäre ich Märtyrer. Anabolika macht kein Herz, aber dein Herz größer. Ah, und ihr seid leider Geschichte. Ich hab mehr Rapper gefickt als die Weiße von Sixten. Mein Benz hat breitere Sitze. Mein Lad kommt raus. Und mein Rücken sieht wie eine Walnuss aus. Wenn ich auf Live-Touren mit Bleikugeln heimsuchen, trag ich nur eine Uhr, zieh den Wert von 3 Uhren. Ah, ich hatte schon immer Kraft in diesen Wehen. Sie trat im Kindesalter auf, so wie Justin Timberlake. Attraktive Babes, ich hab glatt rasiertes Face. Ah. Und habe das Sagen, solange sich die Waschmaschine dreht. Ah. Du weißt, wir stellten ihren Straßen Hype ein und fickten diese Schauspieler wie Harvey Weinstein. Und wer nichts zu verlieren hat, kann nichts verlieren. Aber dafür sorgen, dass du alles verlierst. Note, wir haben das Game gefickt und die Nase weiter oben als Sierra Kid. Angriff ist für